Damit dieser Bus auch weiterhin fahren kann, braucht er Geld. Falls ihr euch beteiligen wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Willkommen im Omnibus, dem Podcast über Autos und Mobile mit Andreas Kessler. Hallo Holger. So, und gewünscht hat sich der Autopapst, dass wir über die EU-Abgasnorm reden. Du, gewünscht habe ich es mir eigentlich nicht. Ja? Okay. Wenn ich nicht darüber reden müsste. Du hast dir auch die EU-Abgasnorm nicht gewünscht, ich weiß. Wir reden jetzt über Euro 7, ne? Gibt's also, ja noch nicht. Ja, gibt's noch nicht. Also ich habe mir einen Bus gekauft letztes Jahr, also 2020, und der hat eine Abgasnorm, die heißt Euro 6D Temp. Ja, da gibt's ja noch ein paar Buchstaben. Es gibt da glaube ich drei verschiedene 6D Temps. Ach was. Wissenschaft für sich. Okay. Kann ich auch nicht erklären, warum es so ist. Jedenfalls die Euro-Abgasnorm. Aber das ist jetzt schon, mein Euro 6D Temp ist schon, höher geht's nicht, oder? Im Augenblick darf ich jetzt nicht. Demnächst nicht mehr in Im die Stadt? Augenblick nicht. Okay. Aber demnächst nicht in die Stadt, kann ohne weiteres passieren. Das ist politischer sehr volatil. Dein Auto ist so, wie es ist. Das verändert sich ja nicht. Ja. Aber Autos altern ja politisch inzwischen. Nicht etwa technisch, weil was kaputt geht oder Öl ausläuft, sondern weil, sagen wir mal, Partikularinteressen der Meinung sind, nee, der Klein mit seinem 6D-Temp-Diesel auf keinen Fall. Ja, das sind ja vor allen Dingen auch die Partikularinteressen der Automobilindustrie. Ne? Weil denkst du? Ich erinnere mich dran, dass, ich glaube, das war sogar schon Merkel, in irgendeiner Pressekonferenz mal gesagt hat, dass die bundesrepublikanische Fahrzeugflotte mit 8, irgendwas Jahren ja viel zu alt sei. Die muss umweltfreundlich durcherneuert werden. Genau. Also das war aber Dieter Zetsche, der das gesagt hat. Das war Dieter Zetsche. Ja. Womit deine Theorie bestätigt ist. Ja, also es geht halt darum, man könnte es ja auch machen wie die Norweger, dass du sagst, so, wir fahren jetzt die Autos, bis sie uns unterm Arsch zusammenfallen. Aber dann hast du halt so ein Flottenalter über das komplette Land von 15, 18 Jahren oder so. Nun haben die Norweger keine Autoindustrie, ne? Ja, ja. Das ist also, ich sage ja, Partikularinteressen. Ja. Stimmt, die Autoindustrie ist ja auch ein Partikularinteresse, ja. Man vergisst das immer so ja, schnell. Ja. Ne? Die Deutsche Bundesrepublik wäre ohne die Autoindustrie eine andere. Ja, dann hätten wir mehr Rüstungsindustrie. Irgendwas anderes hätten wir auf jeden Fall. Ja. Immer vorausgesetzt, dass das Niveau gleich ist. Was soll denn rein in diese Abgasnorm? Also was mich ja schon so wundert, ist, gibt ja jetzt überall diese wie heißt das hier, diesen Energieausweis bei diesen Sachen, ne? So A, B, C, D, irgendwas wie bei der Waschmaschine. Das gibt's ja bei Autos. Plus. Das gibt's ja bei den Autos mittlerweile auch. Ja. Und mein Auto, es ist ein Bus, es ist ein Ford Transit. Mhm. Ja, das ist jetzt nicht irgendwie ein kleines Elektrofahrzeug mit schmalen Reifen. Ist aber trotzdem, glaube ich, Energieeffizienzklasse B, oder? Naja, also es ist, das ist. Leopard 2 ist auch viel besser als ein Golf, von der Energieeffizienzklasse her. Ja, das stimmt allerdings, ja. Ja, also die Definition, die da zugrunde liegt, die kann natürlich keiner nachvollziehen, aber wenn man einen gebrauchten Leopard 2 kaufen würde, wäre der sehr umweltfreundlich. Und du kriegst, kriegst auch immer einen Parkplatz. Ja. Hält's einfach an. Notfalls auf irgendwas anderem. Ja, hält's einfach an. Dann nimmst halt den Golf und stellst dich drüber. Ja, oder, also ich würde einfach anhalten, ne? Motor aussteigen. Naja, wie kommen wir denn jetzt darauf? Wir kamen darauf, fließt denn die Abgasnorm auch in diese Energieeffizienzklasse ein oder ist das wieder was anderes? Aha, sehr gute Frage, Herr Klein. Dankeschön. Ja, die Abgasnorm, die beziehen sich ja nur auf die Schadstoffanteile im Abgas, nach der Verbrennung durch den Motor. Ja. Das fing ja irgendwann mal an, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst, wir hatten mal Thema saurer Regen, dann gab es Smog-Alarm. 80er Jahre, und, ja, solche Sachen. Und da wurde natürlich auch das Automobil für verantwortlich gemacht. Unter anderem, ne? Auch die, zum die Teil Industrieabgase. Zum Teil zu Recht, muss man natürlich auch sagen. Denn wenn man heute mal hinter einem alten Auto herfährt, bleifreier Sprit ist damals gekommen, oder? War das nicht? Es ist sehr komplex. Okay, ja? Ich wollte auch mal was wissen. Das ja, so war ja völlig richtig. Wir merken uns das mit dem bleifreien Sprit. Wenn man jetzt mal heute hinter so einem Oldtimer herfährt, es muss ja kein Wartburg oder Trabant Zweitakter sein, sondern ganz normal, dann denkt man auch noch, oh Mann, was stinkt die Kiste? Was ist denn? Was verbrennt der denn da bloß? So hat früher die ganze Welt gerochen. Ja, genau. Hat sich kein Mensch was dabei gedacht. Ja. Und entsprechend giftig waren natürlich auch die Abgase. Du kannst dich ja bestimmt noch an alte Filme erinnern, wo dann irgendeiner völlig verzweifelt, zutiefst depressiv den Gartenschlauch durch die Scheibe den Motor laufen lässt und dann irgendwie noch eine halbe Stunde an der Kohlen. Das kriegt man heute auch noch hin, oder? Nein. Was? Nein. Nein? Nein. Ich kann mich nicht mit Autoabgasen vergiften? Naja, du kannst dich natürlich mit Autoabgasen vergiften, weil irgendwann ist einfach kein Sauerstoff mehr da. Ja. Aber nicht an Kohlenmonoxid. Kohlenmonoxid war ja damals einer der Hauptgründe, warum überhaupt mit der Abgasreinigung angefangen wurde. Okay. Ja, also damals, das war, glaube ich, am 1.1.1989. Ja. Das war der Stichpunkt, der 2.1., das war der Stichtag, an dem alle in Deutschland neu zugelassenen Autos einen Drei-Wege-Cut haben sollten. Und was hat die Autoindustrie gejammert, ja, weil das ginge ja gar nicht und, genau. Und immer und jahrelang musste man ihnen sagen, ja, aber in den USA könnt ihr es ja in dieselben Modelle einbauen. Naja, nicht in dieselben, die waren schon anders, ne? Oh ja, den, also die gleichen. Naja gut, ja. Also jetzt Germanismus ja, beiseite. Ja, aber, alle Semantik. Ja, die die waren schon ein bisschen anders aufgestellt. Nicht? Die Kisten, die da fuhren, hier mit Catalytic Converters. Das genau. Fing, das fing in den USA ja schon an, 1971 oder 72. Da gab's ja schon diese Zulassungsvorschrift. Ja. Und damals wusste in Deutschland noch niemand, was das ist. Ja. Wir erinnern uns an die deutsche Synchronisation der Blues Brothers Film. Ja. Weil der sagte ja auch, diese Catalytic Converter. Ja. Und in der deutschen Übersetzung sagt er, und das wurde von katalytischen Konvertoren gemacht oder so ähnlich. Und du sitzt da und denkst die ganze Zeit, was, worum geht's? Ich habe Jahre gebraucht, bis ich verstanden habe, dass das eine echt schlechte Übersetzung einfach. Und dabei die Kiste, warte mal, war ein Dodge Monaco? Glaube 72er, kann es sein? Ah, das weiß ich nicht mehr. Aber es sah nach 70er aus. Dann war das einer der ersten Ami-Schlitten, der schon wirklich keine Lady Converter drin hatte. Also das Bluesmobil. Ne? Darum war das dann auch erwähnenswert überhaupt, weil es einer der ersten war. Okay, verstehe. Naja gut, jedenfalls fing damals alles an mit Euro 1. Bei uns in Deutschland, nicht? Ja. Oder in der EU. Wohlgemerkt, Euro, ja, EU, war ja eine EU-Norm. Hieß das damals schon Euro 1 oder hieß es erst Euro 1, als sie das nächste? Nee, es gab davor schon Autos, die auch einen Drei-Wege-Cut hatten, also den katalytischen Konverter, also mit Einspritzung und Lambda-Sonde und dem ganzen Kram. Und da gab es aber noch kein Euro 1, die Norm war einfach noch nicht Gesetz. Ja. Und damals hießen die Autos, die so zugelassen waren, also die trotzdem schon zugelassen waren, die waren ja sehr, sehr sauber natürlich für damalige Verhältnisse, schadstoffarm nach US-Norm. Ja, und die. Ich habe gerade so ein Déjà-vu, ja. Und ich muss gerade denken an PC, IBM-kompatibel. Ja. Das ist die Geschäftsmodelle, die sind da also ziemlich super. Ähnlich. Nicht? Ja. Naja, gut, und dann ging die ganze Kacke los. Nicht? Dann hieß es immer, oh nein, und wenn man mit einem Cut fährt und dann verbraucht er ja viel mehr. Stimmt auch so ein Argument. Stimmte das überhaupt? Zu Anfang schon. Aber über wie viel reden wir da? Das waren schon 1,5 Liter manchmal. Echt? Ja. Naja. Ich hätte gedacht, dass eine Klimaanlage schlimmer wäre. In der Vor-Cut-Zeit, da wurde ja auch schon alles Mögliche probiert, um die Abgase sauber zu kriegen. Also mit Magerkonzepten und Zusatzlufteinblasung und was weiß ich. Die Autos liefen damals verhältnismäßig mager. Ja. Auch die Benziner. Mager und, heißt viel Luft. Also 14,6:1 ist ja das stöchiometrische Gemisch. Das was? 14,6 Teile Luft auf ein Teil Benzin. Ah ja, okay. Ja. Stöchiometrisch? Wie heißt das? Stöchiometrische, also das ist das, wo eben die ideale Verbrennung stattfindet. Ach cool, ja, wieder was gelernt. Es gibt so eine schöne Kurve, ja, wo sich zwei Linien schneiden und da, wo die sich schneiden, da ist der sogenannte Lambda-Punkt. Ja? Daher Lambda-Sonde. Da ist Lambda 1. Ah. Ja, und wenn Lambda mehr als 1 ist, ist es zu fett. Und wenn Lambda weniger als 1 ist, ist es zu mager. Ja. So. Und die Lambda-Sonde ist letzten Endes nichts weiter als ein Sensor, der im Abgasstrom schnüffelt, wie viel Sauerstoff ist noch drin. Wenn es zu viel ist, kommt ein anderer elektrischer Wert dabei raus, als wenn es zu wenig ist. Und das verarbeitet dann die Elektronik für die Einspritzung eben mit mehr oder weniger Einspritzung. Also das ist an sich eine ganz simple Geschichte. Nur damals war es eben Weltraumtechnik, Raketentechnik, ne? Euro 1. So, und das wurde dann eingeführt und dann, als alle Zähneknirschen sich damit abgefunden hatten, dass es ab sofort nur noch Autos mit Cut und Lambda-Sonde gibt, dann ging es los. Ja, alle 7 Jahre wurden die Schadstoffwerte halbiert. Alle 7? Naja, so ungefähr, ne? Hätte ja sein können, dass es einem Plan folgt, ja, durchaus. Naja, 7, warte mal, jetzt sind wir bei, ja, passt ja, bei Euro 6. Passt auch, alle 7 Jahre, passt. Ja. Dann hast du nämlich genau das, wie gesagt, ne, Kanzlerin beschwert sich, dass die bundesdeutsche Fahrzeugflotte, also über die gesamte Bevölkerung oder über das gesamte Land, älter als 8 Jahre ist. Dann passt es, dass sie nach 7 Jahren sagen, so, jetzt altern wir das Ding. Genau. Politisch, wie du gesagt hast. Ja, ja, nicht? Also ich meine, da ist schon so, die, das sind die Überlegungen, die dahinter stecken, nicht? Und jetzt sind wir eben gerade bei deinem Euro 6. D, ja, ja, also da gab es Euro 6 und dann B, C, D. Ah, ja. Und D war eine ganze Weile lang noch gar nicht definiert, wie damals Euro 1. Und deswegen hieß es eben temporär, bis es dann. Ah, okay. Ja, und jetzt ist es, also jetzt ist es Gesetz. Und irgendwann läuft es aber wieder aus, nämlich 2025. Da ist dann die nächste Stufe. Routinemäßig dran. Da sind okay, 7 Jahre wieder rum. Ne? Okay, also das wäre dann Euro 7. Das wäre dann Euro 7. Und da wird jetzt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du dann, also bisher haben sie es ja wirklich so gemacht, dass sie gesagt haben, du kommst dann mit Euro 4 noch problemlos überall in die Umweltzone. Naja, kommst du ja auch. Ja, ja, aber sie werden es dann, wahrscheinlich werden sie es dann entsprechend umsetzen, naja, oder? Dass ich dann schon Euro 5 brauche, um in die Umweltzone. Da müsste man dann natürlich erstmal wieder eine Rechtsgrundlage schaffen. Du kannst ja, also es gibt ja jetzt zum Beispiel, es gibt Umweltzonen. Ja. Die gibt es schon seit einiger Zeit. Und die Umweltzonen darf man mit Autos befahren, die. Da sind auch die Kommunen wieder. Grüne Plakette in der Regel. Die, zuerst gab es ja eine rote, eine gelbe und eine grüne. Ja. Wurde also mit einem vorsichtigen Stufenmodell gearbeitet, um die Leute nicht zu verprellen. Ja. Ne? Würde ich wahrscheinlich auch so machen als Politiker. Nur du konntest, also damals schon, wenn du jetzt irgendwie so ein schadstoffstark und leistungsarm, so eine ganz alte Karre hast, die gar nichts hatte, ja, ja. So ein alte Taxe oder so. Ja, mein alter Benz, ja. Ja, genau, ja, ja, alte nicht? Taxe, ja, genau. Nee, doch, ja. Dein alter Benz ist doch ein 124er. Nee, mein ganz alter Benz war ein 123er, ja. Der dann auch mir im wahrsten Sinne des Wortes unterm Arsch zusammengefallen ist. Ja, der hätte überhaupt gar nichts gekriegt. Aber der alte 124er von mir, das war auch so ein. Der hat einen G-Card. Ja, nee. Also mein alter Diesel nicht. Na, der Diesel ja sowieso nicht. Ja, aber der hat eine grüne Plakette. Der fährt immer noch, den Wagen kenne ich noch. Der Diesel hat eine grüne Plakette. Nee. Doch, der ja. Also ich frag mich nicht, wie die das gemacht haben. Aber ich denke, ich sagte nur, hey, Moment mal, verrutscht. Das ist doch mein altes Auto da hinten. Ja, ja, das ist dein Alter. Mhm. Habt ihr den nachgerüstet? Mhm. Nö. Doch. Mit einer grünen Plakette. Ja. Aber man konnte die OM, wie ist die OM 601, 602, 603, da gab's dann tatsächlich auch Cuts zum Nachrüsten. Die waren allerdings so teuer, dass sie den Zeitwert des Autos verdoppelt hätten. Ja. Nee, mein letzter Benz ist tatsächlich ein Benziner, ja. Ja. Naja, gut, und die hatten, glaube die Mercedes-Fahrzeuge hatten, die Benziner hatten seit 1988, gab's die wenigstens auf Sonderwunsch mit G-Cut. Ich habe einen, meiner ist ja mein 190, ist auch Baujahr 88, das war eine sogenannte RÜF-Version, R-U-F. Auch schon mal irgendwo gelesen. Der war vorbereitet auf alles, also der hatte die Elektronik schon drin und die Anschlüsse und da war der Cut nur noch nicht eingebaut, weil, jetzt kommen wir zu deinem bleifreien Sprit, ja, der bleifreie Sprit eben noch nicht überall an den Tankstellen vorhanden war. Ja. Ja, also ähnlich wie jetzt bei den Ladesäulen. Das konnte man, wo viel Blei und wenig Blei und so. Ich weiß noch, gab es in dem Ort, wo ich Jugendlicher war, eine Jet-Tankstelle. Mhm. Und die hatten immer extrem viel Blei im Mofa-Sprit. Mhm. Das heißt, du bist nicht, war das nicht Blei? Nein, das ist natürlich logischerweise auch gesetzlich geregelt gewesen. Aber ich habe immer zwischen den Elektroden in der Zündkerze hat sich immer irgendein Scheißdreck abgesetzt. Ja. Und ich nahm an, dass das Blei wäre, was ich da rausputzen musste. Bleitetraethyl, das war das Zeug, was da eben drin war in dem Kraftstoff. Ja. Und es diente eigentlich ja nur dazu, die Ventilsitze zu schmieren, also zu kühlen. Ja, so eine Art Festschmierstoff. Hat auch gut funktioniert, nicht? Und als dann bleifreier Sprit eingeführt wurde im Laufe der Schadstoffreinigungsbemühungen, hieß es ja, oh, da sind ja dann die und die und die und die Autos, und die werden alle, da werden überall die Auslassventile verbrennen. Ist natürlich nicht passiert, oder was? Also im Einzelfall bestimmt. Es lag dann aber nicht nur am Sprit. Ja, also da hat eben irgendein Wartungsmangel und das fehlende Bleitetraethyl irgendwann eben so einen Ventilschaden verursacht. Also ich persönlich hab da nichts gemerkt. Nicht? Also ich bin dann natürlich immer, gab ja keinen verbleitenden Sprit mehr. Auf der anderen Seite habe ich vor ein paar Jahren, habe ich mal ein altes Auto aus der Garage gezogen und da sagte der Voreigentümer, ja, aber wenn Sie den jetzt hier abholen, da hinten, da stehen noch 220-Liter Kanister mit Sprit. Die müssen sich aber umweltfreundlich entsorgen, Herr Kessler. Ja, das selbstverständlich mache ich. Also die habe ich noch aus der Transittankstelle. Das ist noch VK 88 oder Du, also Ostsprit, der hatte noch 20 Liter Ostsprit. Ja, 22 Liter. Das kriegst du, hast du aber Maisbieten verkauft. Oder es gibt da bestimmt Sammler, die für Ostbenzin. Naja, also mit solchen Chemikalien sollte man vorsichtig sein. Jedenfalls habe ich die Dinger, habe ich die Kanister da rausgeschleppt und hatte damals noch einen Käfer, der war halt angemeldet. Und Käfer hat ja einen 40-Liter-Tank, also die beiden Kanister da reingejuckt, war wieder einmal bis oben hin voll. Ja. Der fuhr so gut wie nie. Also der fuhr deutlich anders, besser nach meiner Einschätzung, als die 3 Jahre, die ich für ihn vorher mit bleifreiem Sprit gefahren bin. Also wann hat man schon mal die Möglichkeit, das direkt zu vergleichen? Ja. Es gibt ja keinen bleihaltigen Sprit mehr. Ja, hättest du es machen können. Damals gab es ja Zapfsäulen mit bleifrei und Zapfsäulen mit normalen. Genau. Ne? Und der war, ich meine, dieser Uraltsprit, der stank zum Himmel. Also der war wahrscheinlich schon 3-mal umgeschlagen. Ja. Wobei beim Käfer 1200er, da hätte man wahrscheinlich auch reinpullern können, der wäre trotzdem noch gefahren. Ja. Na, aber es war wirklich ein signifikanter Unterschied, weil dieser Käfermotor, weiß ich nicht, hat Ferdinand Porsche 1936 konstruiert, der war natürlich noch auf kräftig Blei ausgelegt. Ja. Ne? Der fuhr echt gut. Ja, also da war schon was dran. Und die heutigen Kraftstoffqualitäten, die sind auch also nicht mehr langzeitstabil, nicht? Wenn du jetzt so ein. Das merkst du ja, also das hast du alleine schon, wenn du das Motorrad über den Winter abfällst, schützt du da lieber noch ein bisschen Stabilisator mit rein. Genau. Und das war eben bei diesem uralten Sprit, stank zwar auch zum Himmel, wie gesagt, aber der funktionierte doch völlig problemlos, ne? Na gut. Aber das war, jetzt sind wir bei Euro 1, 2, ne? Das ist dann die Einführung Katalysator, bleifreier Sprit. Naja, also der Katalysator bedingt ja die Verwendung von bleifreiem Sprit. Ja. Also, aber was ist dann Euro 3 war? Gar keine Innovation, sondern es war einfach nur Verschärfung. Das wurde dann eben diese Schadstoffgrenzwertroutinen wurden dann eben immer angepasst. Nicht? Wobei mit Euro 4, zumindest war das damals, ich hatte damals einen Ford Fiesta. Mhm. Den habe ich 2005 neu gekauft, ein Neufahrzeug, weil mein Vater bei Ford gearbeitet hat früher und irre Rabatt kriegte. Ja. Und der hatte noch keinen Rußpartikelfilter. Ein Diesel? Ein Diesel. Turbodiesel war das. Und den habe ich noch nachrüsten lassen. Ja, pass auf. Rußpartikelfilter, um eine sichere grüne Plakette, glaube ich, zu kriegen. Hättest du wahrscheinlich sogar auch ohne Rußpartikelfilter gekriegt, denn gerade die Ford-Motoren, in der Zeit waren es die PSA, also das war so eine Kooperation mit PSA, die haben die HDI-Motoren, also die Common Rail-Motoren, die PSA damals gebaut hat, als Citroën Peugeot, übernommen. Sehr ausgezeichnete Motoren und die waren, Peugeot hatte damals zwar schon FAP, Filtre à Particules, wir reden jetzt von Dieselmotoren. Ja, ja. Hat damit auch großen Erfolg gehabt, natürlich, weil natürlich jeder der Umwelt was Gutes tun möchte und schadstoffarme Autos fahren, verständlicherweise. Und das funktionierte auch, obwohl natürlich wieder die deutsche Autoindustrie die setzen sich zu und Ford übernahm die Motoren und baute zunächst mal noch keine Partikelfilter ein. Genau, den habe ich, wie gesagt, den musste ich nachrüsten. Also was heißt musste? Ja. Also ich hatte, der wäre halt Euro 3 gewesen. Nee, hieß das damals Euro 3? Ja, das kann sein. Ohne wäre er Euro 3 gewesen. Der blieb auch Euro 3. Genau. Der blieb Euro 3, aber mit Partikelfilter kriegst du dann Euro 4. Eine grüne Plakette. Genau. Oder so, blieb Euro 3, aber grüne Plakette kann auch sein. Ja, und Euro 4, nur weil da auf der grünen Plakette eine 4 steht, ist es nicht Euro 4. Ah, okay. Wenn so ein Auto zugelassen ist, kriegt es eine Schadstoffklasse und die kannst du nicht mehr verändern. Verstehe, okay. Ja? Ja. Also diese ganze Idee von Nachrüsten und ich rüste jetzt mein Auto auf Euro 7 um. Die Schadstoffklasse ist mit der Vehicle Identification Nummer verknüpft, die ist nicht veränderbar. So, da sind wir schon bei Euro 4 jetzt, ne? Euro 5 war dann einfach nur wieder eine Verschärfung. Euro 6 ist jetzt dann. Ja, das ist ja die aktuelle Norm, ne? Das ist dann die Harnstoffabgasreinigung ist da dazu gekommen. Ja, die gab's technisch auch schon bei Euro 5. Ja. Also diese wässrige Harnstofflösung, AdBlue genannt. Harnstofflösung, sehr schön. Da gibt es ja so einen Zusatztank, der eben dann auch elektronisch gesteuert in den Abgasstrang eben dieses AdBlue-Zeug einspritzt und dann die Stickoxide chemisch umwandelt in Ammoniak und CO2, glaube ich, irgend sowas. Genau, und die wurden dann bei Euro 6, wurde diese Technologie nicht verpflichtend, aber die Grenzwerte ließen sich dann eben nur noch damit einhalten. Und der Punkt ist eben, auf der einen Seite ist es natürlich erfreulich, wenn die Abgase immer sauberer werden, also immer weniger Schadstoffe entwickeln beim Verbrennen des Kraftstoffs. Auf der anderen Seite aber darf man nicht vergessen, dass tendenziell die Verbräuche in die Höhe gehen. Ja, denn je mehr Aufwand betrieben werden muss, um das Abgas sauber zu kriegen, Klar, je enger du das Rohr machst hinten, desto mehr musst du vorne rein drücken. Ja, also, ne? Trifft jetzt nicht 100%, aber so ungefähr. Blöde Metapher, also es sind zwei gegenläufige Entwicklungen. Die eine Seite sagt, wir wollen unbedingt sauberen, also hinten soll nur noch Maiglöckchen rauskommen. Ja. Und die andere Seite sagt, und wir müssen aber das Klima schützen, wir brauchen unbedingt Autos, die wenig CO2 emittieren. Ne? Stimmt, das war der Zielkonflikt, ne? Entweder CO2 oder NOx, du kannst nicht beides gleichzeitig geil haben. Genau, das geht, man kann auch nicht CO2, dann kann da nicht ein CO2-Katalysator einschalten. Ja. CO2 entsteht bei jeder Verbrennung. Ja. Ja, selbst unsere eigene körpereigene Verbrennung, wenn du mich jetzt hier anpustest, kommt CO2 dabei raus. Also damit muss man leben. Nicht? Und das war ja eigentlich... Das Ziel war ja, sparsame Autos zu haben, also unabhängig jetzt vom Klimawandel und CO2 einsparen. Der Normalmensch will ja wenig Geld in sein Auto reintanken, möglichst wenig. Und deswegen wurden die immer sehr mager abgestimmt, die Autos. Ja. Und deswegen war eine ganze Zeit lang der Diesel natürlich auch das Mittel, das Auto der Wahl, weil der konstruktionsbedingt absurd niedrige Verbräuche. Naja, der läuft eben mit Luftüberschuss und hat extrem mager. Fand ich immer schon faszinierend. Also auch der Benz, mein alter 124er Kombi in 200D mit 5-Gang Schaltgetriebe, war 70 PS oder 72 oder so. Ja. Ich habe den regelmäßig mit 7,5 Litern, wenn überhaupt, gefahren. Und ein großes Auto, ne? Unfassbar, ja. Naja, und da ist eben die Achillesferse dann irgendwann entdeckt worden, nämlich die Stickoxide, ne? Denn bei mager laufenden Motoren entstehen übrigens auch bei Benzinmotoren erheblich viele Stickoxide. Hätte man das nicht sinnvollerweise per Gewicht lösen können? Ich meine, jetzt ist der Euro 6 Bus, den ich jetzt habe, der dürfte ungefähr so viel wiegen, wie mein Kombi damals gewogen hat. Der verbraucht aber immer noch 7,5 Liter. Naja, die Motortechnik geht natürlich auch weiter, nicht? Also da wurden natürlich immer große Technologiefortschritte noch gemacht. Ich habe gerade letztens so eine Diskussion mit der VDA-Chefin gesehen und die hat das mal zusammengefasst. In der Tat. Also da haben die Ingenieure, die Motorenbauer, die haben da wirklich Großes geleistet. Wenn man sich überlegt, wie sie alleine die Dieselmotorenentwicklung, nicht? Wenn du noch den alten hier 200D da, den OM 614 da, diesen Vorkammerdiesel hast, der sich ja überhaupt nicht bewegt hat, ja? Und dann einen anderen 2 Liter Diesel aus heutiger Produktion, der hat 280 PS unter Umständen. Ne? Naja, ist ein bisschen übertrieben, aber jedenfalls. Nee, aber ich weiß noch, was war denn das? War das ein Citroën, der CX? CX, ja. Den sie irgendwo auf der IFA auf der IAA, das Ende der 70er, Anfang der 80er, irgendwie sowas, haben sie den vorgestellt mit einem unglaublich kräftiger Dieselmotor. Ja, ne? 70 PS! Ja, das war ein Sauger, nicht? Ja, aber das war enorm viel. Naja, natürlich. Diesel, nicht? Und als Mercedes mit dem 5-Zylinder kam damals, nicht? Der hatte 88 PS. Alter Vater. Ja, Donnerwetter. Und dann den Turbodiesel. Ja, ja. Der hatte ja dann über 125. Ui. Ja, der riss richtig. Das war noch, wo dann hinten auf dem Mercedes auch ausgeschrieben Turbodiesel draufstand. Also das war ging schon in die richtige Richtung. Und dann irgendwann kam ja Audi mit den TDIs. Ne? Ja. Und da brach es dann richtig los. Diese Fabelverbräuche, der Golf Diesel, der Golf 1 Diesel, der ging ja auch schon in die Richtung. Das war zwar auch noch kein Direkteinspritzer, noch ein Vorkammermotor. Ja, dann so Golf 2, hier so der GTD. Ja, also das war auch ein Turbo, der hatte 70 PS, 1600 Kubik, 70 PS. Der war also äußerst leistungsfähig für die damalige Zeit und verbrauchte, wenn man ihn richtig gepfeffert hat, ist er mal kurz fast an 7 Liter angekommen. Ja, ne? Der war super, ja. Gut. Sag ich ja, das ist ja mein feuchter Traum. Ne? Ich würde ja immer gerne noch irgendwo in der Scheune einen nur 3.500 Kilometer gefahrenen, aber tipptopp gepflegten Golf 2 GTD in British Racing Green finden. Also da werde ich, glaube ich, sogar meine restlichen Ersparnisse. Der war nicht British Racing Green, das hieß Lasat Grün Metallic. Okay, dann das. Aber dieses Grün, dann auch noch mit diesen Alufelgen, hätte diese vielspeichigen Alufelgen dann auch als GTD. Ach, das wäre so. Aber kannst du mal jetzt die Zuhörer, die können kann sich mal in die Liste eintragen, dann wirst du wahrscheinlich auf Platz 2481 stehen. Genau. Den wollen sie nämlich alle haben. Ja. Auch in der Farbe. Euro 7. Naja, gut, genau. Und also wir sind ja eigentlich faktisch schon angekommen bei Euro 6. Und dann zerfiel es ja irgendwann dann auch in Diesel und Benzin. Also erst fielen ja die Diesel raus, beziehungsweise da gab es eben nur eine Norm für beide Verbrennungskonzepte. Und jetzt inzwischen gibt es eben die Normen für Es gibt ja auch noch römisch, gibt's ja auch noch, die dann LKW betreffen. Ne? Ah, ja? Okay. Also arabisch 6 und römisch 6 sind nicht etwa dasselbe. Ne? Natürlich wenn jetzt, nicht. Wenn du jetzt hinter irgendeinem Sattelschlepper herfährst, ja, schon nach Euro 6, aber römisch 6 ja, ist völlig anderes. Ah ja, wo kämen wir auch hin, wenn das irgendwie ganz einfach wäre. Ja, also bei den PKW, da werden immer die gesamten Autos beurteilt und ich glaube bei den Nutzfahrzeugen nur Motorantrieb, also ja, Fahrgestell oder ja, okay, so. Weiß ich jetzt im Einzelnen auch nicht. Aber jedenfalls steht die neue Euro 7 jetzt eben in der Diskussion und wenn tatsächlich gibt's wieder so verfahren wird wie bisher auch, nämlich einfach Halbierung der Grenzwerte, was naja, also die EU-Kommission, die da zuständig ist, die hat da Vorgaben gemacht, da kreischt die Autoindustrie auf. Ja klar, weil die verdienen das meiste Geld mit riesigen Fahrzeugen, würde ich mal denken. Ne? Naja. Also ich meine, wenn du jetzt hingehen würdest und sagen würdest, wir sind jetzt ein Autobauer, der, weiß ich nicht, so wie Fiat früher, ja, wo das größte Fahrzeug, was du kriegen kannst, ist halt so eine stinknormale fünfsitzige Limousine, die gerade mal 1200 Kilo oder 1500 Kilo wiegt. Ja, der Fiat 130, der war schon ein bisschen mehr. Naja, also wenn du jetzt nicht diese riesigen SUV-artigen Jeep-artigen, schweren, breiten, breit bereiften Fahrzeuge bauen würdest, sondern deine Flotte insgesamt kleiner halten würdest, also irgendwie nur die 1600 Motoren. Na klar. Dann würdest du wahrscheinlich überhaupt keine Probleme mit diesen Abgasnormen haben. Doch, ja, auch. Ja, na klar. Trotzdem. Na klar. Okay. Du musst, also da hast du eher diese CO2-Grenz, also die Flottengrenzwertprobleme. Ja. Da haben die mit den deutschen Bullen, die haben natürlich Probleme damit. Wenn der einer nur Kleinwagen baut, dann hat er das nicht so. Aber die Grenzwerte, die Schadstoffgrenzwerte, man muss wirklich nochmal trennen zwischen CO2 und den Schadstoffen. Ja, du musst halt so wenig wie möglich verbrauchen, um das in den Griff zu kriegen, denke ich mal. Naja, aber die Schadstoff, selbst wenn du bloß einen halben Liter auf 100 Kilometer verbrauchst, sind die Schadstoff, relativ die Schadstoffwerte immer noch da. Dann kommt zwar ein sehr sauberes Abgas raus, bei einem großen Auto, aber eben ganz viel. Und bei einem kleinen Auto kommt genauso sauberes Abgas raus, aber ganz wenig. Das verstehe ich jetzt nicht. Wieso kommt da, also wenn ich einen Liter auf 100 Kilometer verbrauche, dann mache ich halt etwas über zweieinhalb Liter CO2. Ja. Und mehr Stickoxide, als da in diesem einen Liter sind, kann ich ja nicht erzeugen auf diesem 100 Kilometer. Naja, aber der relative Anteil pro Liter Abgas, um den geht es. Der ist, wenn ein Auto, weiß ich nicht, 400 Gramm CO2 rausstößt, irgendein riesen V8 mit drei Turbos, dann hat der eine Liter Abgas, den man da abzapft, die gleichen Grenzwerte wie einer, der nur. Das ist richtig, aber das Fahrzeug braucht halt 10 von diesen Litern und nicht nur einen. Ja. Und in dem Moment, wo ich Fahrzeuge baue, die nur einen Liter verbrauchen, komme ich doch unter diese Abgasanforderung. Ja, aber selbst wenn jetzt einer nur einen halben Liter verbrauchen würde, oder wie mein Smart, meinetwegen 3 Liter, der hat katastrophal schlechte Abgaswerte. Aber warum das? Ja, weil der noch Euro 3 ist, ne? Na, aber was wird denn dann? Dann verstehe ich gar nicht, was die messen. Also in meinem Verständnis geht es halt darum. Es ist relativ einfach. Nehmen wir mal an, du machst eine Plastiktüte ans Auspuffrohr. Ja. So, und in diese Plastiktüte passt 1 Liter Abgas. Ja. Oder 10 Liter Abgas. Ja. So, dann wartest du, bis die voll ist, machst zu und misst. Ja. Bei dem Porsche Cayenne ist sie nach 2 Sekunden voll und bei meinem Smart braucht es eben 30 Sekunden. Ja. So. Aber die Tüte ist mit dem gleichen Abgas voll und muss die gleichen Werte erfüllen. Ja, das ist doch dann scheiße, so zu messen. Ja, aber so ist es, aber musst du ja auch. Warum? Naja, ich würde halt genau andersrum messen. Ich würde halt da messen, wo der Schadstoff in das Fahrzeug reinkommt und würde sagen, wenn du es schaffst, 100 Kilometer mit nur 1 Liter Benzin zu fahren, bist du prinzipiell sauber. Damit bist du wieder diesem Irrtum aufgesessen, dass die Abgasqualität und der CO2-Ausstoß in einem Zusammenhang stehen. Ist nicht so. Die Abgasqualität spielt mit der Menge des Abgases, hat damit überhaupt nichts zu tun. Selbst wenn da nur ein kleines Püppchen rauskommen würde, müssen die Grenzwerte eingehalten werden. Natürlich ist es besser, es kommt weniger von dem Zeug raus. Ja, eben. Das ist natürlich logisch, nicht? Aber kann man. Was ist denn, gibt's denn zu Euro 7 dann auch eine technische Innovation oder ist das einfach nur wieder Schraube ein bisschen runterdrehen? Ja, also das heißt, also nicht noch irgendein Ding im Abgasreinigungsstrang, was man da noch dran flanscht oder so. In den Prüfkriterien gibt's dann wieder noch andere Definitionen, nicht? Da muss also dann der Grenzwert beispielsweise nicht nur auf dem Prüfstand eingehalten werden, sondern auch für meinen schweren Anhänger die Großglockner Hochalpenstraße hochzieht. Ja. Dann muss die Abgasqualität auch genauso gut sein, selbst wenn der Motor noch eiskalt ist. Ja. Ja, und das ist eben, da sind physikalische Grenzen gesetzt. Das geht eben irgendwann nicht. Und das würde dann, wenn es Gesetz würde, dazu führen, dass es keine Verbrennungsmotoren mehr gibt. Weil die ja dann nicht mehr zulassungsfähig sind. Wäre jetzt auch nicht die schlechteste aller Welten, oder? Sagst du. Ne? Also ich persönlich bin ja ein Fan. Ich würde ja ganz echt groß, was? Ich würde schon gerne, nachdem ich den Tank voll gemacht habe, ordentlich rauftreten und mit Rauch aus dem Radkästen von der Tankstelle fahren. Das ist ja ekelhaft, ehrlich. Ja. Ich war, das ist, da hätte ich überhaupt keinen Bock. Und zwar jetzt nicht etwa, weil ich dir die Sicht nehmen will, sondern weil ich gerne die Wahl haben möchte. Nee. Da reden wir nochmal gesondert drüber, mein Freund. Du, Wahlfreiheit und selbstbestimmte individuelle Mobilität. Nee, ja. Das ist philosophisch. Ja, eben. Ja. Warum reden wir da auch nochmal gesondert drüber? Auf gar keinen Fall will ich mir das von irgendeinem verbieten lassen. Andreas Kessler, vielen Dank. Mach's gut. Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin regelmäßig fährt, werft uns doch was Geld in die Kasse. Das geht per PayPal oder Steady. Und wer uns auf Steady abonniert, ist auch bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei. Die Details gibt's auf omnibus.fm.